Erster Paulus, ein Diener von Jesus Christus, schreibt diesen Brief. Gott hat ihn gesandt. Timotheus, sein Freund, ist auch dabei. Der Brief ist für die Gemeinde in Korinth und alle Christen in Achaia. Zweiter, ich wünsche euch Gnade und Frieden. Das kommt von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Dritter, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Vater, der uns liebt und uns immer tröstet. Vierter, Gott tröstet uns in allen unseren Problemen. Deshalb können wir auch andere Leute trösten, wenn sie Probleme haben. Wir geben ihnen den gleichen Trost, den Gott uns gegeben hat. Fünfter, wir haben viel Leid für Christus erfahren. Aber wir haben auch viel Trost durch Christus bekommen. Sechster, wenn wir leiden, hilft das euch. Ihr werdet getröstet und gerettet. Wenn wir Trost haben, hilft das auch euch. Ihr könnt dann die gleichen Leiden ertragen wie wir. Siebter, wir hoffen fest für euch. Wir wissen, dass ihr am Leiden teilhabt, aber auch am Trost. Achter, Brüder und Schwestern, wir wollen euch von den Problemen erzählen, die wir in Asien hatten. Wir hatten sehr große Probleme, die wir kaum ertragen konnten. Wir dachten sogar, wir würden sterben. Neunter, wir dachten, wir müssten sterben. Aber das sollte uns helfen, nicht auf uns selbst zu vertrauen. Wir sollen auf Gott vertrauen, der die Toten wieder lebendig macht. Zehnter, Gott hat uns vor dem Tod gerettet. Und er wird uns auch in Zukunft retten. Wir hoffen auf ihn, dass er uns immer helfen wird. Elfter, helft uns bitte, indem ihr für uns betet. Viele Leute beten für uns. Dann können viele Gott für seine Gnade danken, die er uns gegeben hat. Zwölfter, wir sind stolz darauf, dass wir ehrlich sind. Wir haben uns so verhalten, wie Gott es möchte. Wir waren nicht klug, wie die Welt es ist, sondern wir haben Gottes Gnade genutzt. Das gilt für alle Menschen, aber besonders für euch. 13. In unseren Briefen steht nichts anderes, als was ihr lesen und verstehen könnt. Ich hoffe, ihr werdet alles verstehen. 14. Ihr habt uns schon ein bisschen verstanden. Ihr könnt stolz auf uns sein, so wie wir auf euch stolz sein werden, wenn Jesus wiederkommt. 15. Ich wollte euch zuerst besuchen, damit ihr euch doppelt freuen könnt. 16. Ich wollte dann nach Makedonien reisen und von dort wieder zu euch kommen. Ihr solltet mir dann helfen, nach Judäa zu reisen. 17. Habe ich meine Pläne leichtfertig gemacht? Oder plane ich, wie ein Mensch es tun würde? Sage ich ja, obwohl ich nein meine? 18. Gott ist ehrlich. Wir sagen nicht ja und nein gleichzeitig. 19. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde euch durch uns bekannt gemacht. Ich, Silvanus und Timotheus haben ihn euch gepredigt. Jesus ist nicht ja und nein, sondern in ihm ist immer ja. 20. Gott hat uns viel versprochen. In Jesus ist jedes Versprechen ja. Durch ihn sagen wir Amen. So loben wir Gott. 21. Gott macht uns und euch stark in Christus. Er hat uns auch gesalbt. 22. Gott hat uns sein Zeichen gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben. Das ist wie ein Versprechen. 23. Ich rufe Gott als Zeugen an. Ich bin noch nicht wieder nach Korinth gekommen, weil ich euch schonen wollte. 24. Wir wollen nicht über euren Glauben bestimmen. Wir wollen euch helfen, Freude zu haben. Ihr seid stark im Glauben.